Woher wissen wir, dass Jesus Christus wahrer Gott ist? Wir wissen, dass Jesus Christus wahrer Gott ist. Erstens aus dem Zeugnis des Vaters, dass er sprach, dieser ist mein Sohn, der Geliebte, an welchem ich wohlgefallen habe. Ihn sollt ihr hören. Beim heiligen Matthäus, 17. Kapitel. Zweitens aus dem Zeugnis Jesu Christi selbst, dass er durch die staunenerregendsten Wunder bestätigte. Ja. Seine Worte alleine bräuchte man nicht glauben, sagt er auch selber. Dann ist ja alles zuspitzt auf seine Ergreifung und sein Leiden hin. Wenn ihr mir nicht glaubt, dann glaubt doch den Werken, die ich vollbracht habe. Wo er immer wieder sagt, ja, ich rede zu euch nicht nur in meinem Namen, sondern im Namen Gottes, des Vaters. Und die Wunder, die ich tue, die Zeichen, die ich tue, die hat auch keiner vor mir getan. Die ganzen Episode vom Blindgeborenen beim heiligen Johannes, da verwechselt sie mit dem 9. oder 11. Kapitel. 11. Kapitel, glaube ich, ist 9. der Lazarus. Oder ist umgekehrt. Jedenfalls, jetzt ganz klar, auch der sagt, es ist noch nie gehört worden, dass irgendjemand einem Blindgeborenen wieder das Augenlicht zurückgegeben hätte. Es sind schon manche Leute vielleicht blind geworden und dann haben sie wieder sehen können oder mehr oder weniger. Das kann schon vorkommen. Aber der blind geboren ist, der wahrscheinlich gar keinen Sehnerv hatte, was der dann sieht. Was es auch bei Lourdes gibt, übrigens eines der ersten Wunder von Lourdes. War ein Mädchen, das nicht sehen konnte. Und dann sehend geworden ist, indem sich durch die neu entstandene Quelle gewaschen hat. Nur hat man dann später festgestellt, dass noch immer keine Sehnerven da waren. Trotzdem gesehen. Also ein beständiges Wunder sogar in diesem Fall. Nicht, dass der liebe Gott die Nerven hier ergänzt hat, die nicht da waren vorher, sondern es waren immer noch keine da. Ja, trotzdem gesehen. Drittens aus der Lehre der Apostel wissen wir, dass Jesus Christus wahrer Gott ist. Das ist ja klar. In verschiedenen Apostelbriefen dann. Und in der Apostelgeschichte, der Predigt des heiligen Petrus, des heiligen Paulus, da und dort. Viertens aus der beständigen Überlieferung der katholischen Kirche, die beständige Lehre der katholischen Kirche, die natürlich ganz klar und eindeutig ist.